Philosemitismus in Geschichte und Gegenwart, das war ein Beitrag von Otto Langels und das war's für heute. Am Mikrofon war Michael Guttmann. Guten Tag und Shalom.